وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch nicht vergessen, deshalb sollte man Geduld zeigen und wir reden über Geduld weiter von Riyad al-Salihin. Wir sind bei Buch der Gebote. بارك الله فيكم، درسنا باللغتين العربية والألمانية، ويجب علينا أن نصبر على هذا. ودرسنا أصلا حول الصبر من رياض الصالحين في كتاب المأمورات، ونتكلم عن الصبر، وكنا قد وصلنا آخر ما تكلمنا عليه، هو حديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذا الذي كنا قد تكلمنا عنه في آخر درس، واليوم إن شاء الله نكمل بارك الله فيكم مع حديث خباب بن الأرت رضوان الله عليه. فعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط أو يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وفي رواية، الحديث رواه البخاري، وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. هذا هو الحديث الذي سنتكلم عليه اليوم بإذن تعالى. أولا بارك الله فيكم في هذا فريق اسمال، هذا فريق اسمال حديث نمرة 41 اكليرت، حديث نمرة 41 اكليرت، und heute machen wir weiter mit Hadith Nummer 42. Und das ist ein sehr schönes Hadith von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das letzte Hadith war, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte: Niemand soll sich nach dem Tod sehnen oder soll sich dem Tod wünschen, den Tod wünschen, weil ihn etwas Schlechtes getroffen hat. Wenn jemand von euch so sehr das Leben überdürstig ist, sollte sagen: O Allah, erhalte mich am Leben, solange das Leben gut für mich ist oder besser für mich ist. Und nimm mich zu dir, das wird, lass mich sterben, wenn der Tod besser für mich ist. Das war das letzte Hadith, was wir hier erklärt haben. Und heute machen wir weiter mit Hadith Nummer 42. Bei euch ist das 41, bei mir 42. Und zwar, barakallahu fikum, Khabbab ibn al-Arat, radwanallah alayhi, sagte: Wir beklagten uns bei dem Gesandten Allahs, während er seinen Kopf im Schatten der Kaaba auf sein Gewand gelegt hatte, indem wir sagten: Betest du nicht um Hilfe für uns? Willst du nicht die Hilfe Allahs für uns erbitten? Daraufhin sagte er: Erfolgte man die Gläubigen, indem man sie in ein Loch eingrub und ihren Kopf in zwei Teile sägte, oder ihr Fleisch mit Eisenkämmen von den Knochen schabte, Doch nichts von alledem konnte sie von ihrem Glauben abbringen. Bei Allah, Allah wird gewiss diese Botschaft vollenden, bis der Reiter, der von Sana'a bis Hadramaut gelangt, nicht außer Allah fürchtet und dem Wolf für seine Schafe. Doch ihr drängelt zu sehr, ihr seid voreilig. In einer anderen Überlieferung, wir haben uns bei dem Propheten Muhammad Sassan beklagt, und wir von den Ungläubigen hart bedrängt wurden. Die wurden hart bedrängt und gefoltert von den Ungläubigen, natürlich, das bedeutet von den Kuffar von Mekka. Obwohl das Wort jetzt hier Ungläubigen, ich weiß nicht, ob das passend ist, das wird lieber, dass man sagt, von den Götzen, von Al-Mushrikin steht auch, wenn wir wörtlich übersetzen möchten, das steht hier Götzendiener. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, das ist das Hadith, was wir erklären werden als erstes und dann machen wir weiter. Und unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Nochmal, es ist auf Arabisch und Deutsch. Okay. Khabbab, Ridwanullah alayhi, يحكي ما وجده المسلمون من الأذية من كفار قريش في مكة. فجاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه سيشكي همه للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يلاقون من الأذى ما يلاقونه في مكة. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم متمدد على بردة له، يعني على ذباس له صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: ألا تدعو الله، ألا تستنصر لنا؟ يعني تطلب من الله أن ينصرنا، ألا تدعو الله لنا؟ تدعو الله على هؤلاء الذين نلقى منهم من هذه الشدة والذين يعذبوننا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انتبه لهذا الكلام العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم إذا آمن الرجل، إذا آمن الرجل ماذا يفعل له؟ يؤخذ هذا الرجل فيحفر له في الأرض، يوضع في حفرة فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على، في رواية، على مفرق رأسه، على رأسه فيجعل نصفين، يعني يقطعوه بالمنشار نصفين، ويأتوا بأمشاط الحديد فيفصل بين عظمه ولحمه، على، يفصل بين عظمه ولحمه، على أن يترك دينه، ولكنه ما كان يفعل. وهذا دليل على وجوب الصبر على أذية الأعداء، أعداء الإسلام. وإذا صبر الإنسان ظفر. لذلك انتبهوا لهذه المسألة العظيمة، بارك الله فيكم. يؤتى بالمنشار فيقطع نصفين ولكنه يصبر على دينه. ولكن في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يؤتى له لا بمنشار ولا بمشكل من أمشاط الحديد، ولك حتى ولا يضرب ضربه ولا يقال له شيء، مجرد ما سمع يراقبوك أو ذهبوا إلى منزل يقول اتركني يا أخي أنا ما أريد مشاكل، ويظن نفسه هذا الإنسان، إيه، ويظن نفسه هذا الإنسان أنه على خير وعلى حق، فنسأل الله السلامة. بينما هذا هو الصبر على الأذى، والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين. ومن أكثر الناس ابتلاء كانوا الأنبياء. ألم يقتل بنو إسرائيل الأنبياء وهم أعظم درجة من الدعاء وأعظم من المسلمين؟ فإذا الأنبياء قتلت في سبيل هذا الطريق، وإذا الأنبياء عذبت في سبيل هذا، في سبيل هذه الدعوة، وإذا الأنبياء حصل لهم ما حصل، فكيف بنا؟ بارك الله فيكم. لذلك لا بد من الصبر، لا بد من الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة والصحابة في مكة وكانوا فرسان، كم من الفرسان وشجعان ويستطيعوا يقاتلوا، ولكن يقول لا، كفوا أيديكم، ما في صبر، يعذب ويصبر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سبحان الله، والله ليتمن الله هذا الأمر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهم فقط قال لهم اصبروا، لا، وإنما بشرهم بشارة عظيمة أن هذه الدعوة ستظهر، وأن هذا الأمر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى سيتم حتى أن الراكب يسير من صنعاء إلى حضرموت. صنعاء وحضرموت مسافة كبيرة، وواحد لنفسه يسافر أمر عظيم، ما يخاف إلا الله، يعني يكون أمان. لما ينتصر هذا الدين ولما يظهر هذا الدين يحصل الأمن للناس، لأن الإسلام فيه الأمان. ما يخاف هذا المسافر إلا الله، يعني ما يتقي الله سبحانه وتعالى وما يعمل حرام في هذا السفر، ويخاف على غنمه فقط الذئب، أنه قد يهجم الذئب عليها. وهذا أمر عظيم بارك الله فيكم. وفي هذه الكلمات بشارة أو بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وللمسلمين، أنك يا مسلم اصبر على الذي أنت فيه، وادعو إلى ربك، وكن على الحق، واعلم أن هذا الدين سيظهر، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك وقدر هذا وكتبه سبحانه وتعالى. فلا بد من الصبر، حتى لو أذيت، حتى لو فعل، أنت تنظر إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى، وليس تفعل كما هؤلاء السطحيون الذين تأخذهم العواطف فيثورون، وفعلون بعض المسائل التي ليست من الدين بحجة أنه والله ما يستطيع. يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى هذا الأمر الذي يحصل للصحابة في مكة، يعذبون ويقتلون، وعلى الرغم من هذا يأمرهم بالصبر، ولكن الصبر الذي يأتي من بعده الفرج، الصبر الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اصبروا الآن. كان الرجل يقطع ويقتل على أن يترك دينه، وما كان يترك، وأنتم اصبروا ما حصل لكم مثل هذا الذي حصل له، اصبروا والله سبحانه ينصر هذا الدين. وهنا معنى الصبر ومعنى الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم أحق بالصبر من غيركم لأنكم على الحق. فسبحان الله، بارك الله فيكم. ديس حديث الزيرشن وان ديس حديث ان das spricht auch unsere Gegenwart an. Weil das mit uns heute passiert. Das passiert mit Muslimen, was hier gesagt wird, zum Teil. Und bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber das ist hier, das Hadith. Khabbab ist ein von Sahaba, radwallahu alayhim. Der wurde gefoltert. Die Kuffar haben ihn gedrängelt, dass er den Islam verlässt. Und die anderen Sahaba, manche von ihnen wurden getötet. Die anderen gefoltert, die anderen gesperrt, die anderen beschimpft, die anderen vertrieben. Das war so schlimm, die Lage für sie. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war neben Al-Ka'ba im Schatten und er hat sich hingelegt, sallallahu alaihi wasallam. Dann kam Khabbab zu ihm, der hat ihm gesagt, o Prophet, schaust du nicht, was mit uns ist? Wieso machst du nicht mit Gebet, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns den Sieg endlich schenkt? Wieso machst du nicht mit Gebet von uns gegen diese Leute, die mit uns so machen und so tun? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn angeschaut. Der hat ihm gesagt, diejenigen, die vor euch waren, als einer von ihnen den wahren Glauben angenommen hat, haben die Leute für ihn ein Loch gegraben, sie haben ihn doch ins Loch getan, und dann haben ein Säge geholt und sie haben die Säge auf seinen Kopf getan und sie haben ihn zwei Teile gesägt. Und die haben dann Kämme von Eisen geholt und sie haben zwischen sein Fleisch und sein Knochen getrennt mit diesen Eisenkämmen. Dass diese Person die Religion verlässt, die Wahrheit verlässt, und diese Person hat das nicht getan. Subhanallah. wie wichtig ist, dass wir dieses Hadith verstehen. Und wie wichtig ist, dass wir Einsicht haben. Aber leider, schaut mal unsere Lage heutzutage. Ein Moslem heute, der praktiziert, sondern viele, die meisten Muslime praktizieren ihre Religion nicht. Und die wollen nicht praktizieren, obwohl man mit ihnen gar nichts getan hat. Aber damals, als jemand von ihnen den Islam angenommen hat, wurde gefoltert. Und wir kennen das von der Geschichte auch, von Volk Israel. Die haben damals ihre Propheten getötet. Und die Propheten, die sind die besten Leute. Und die sind natürlich die wahrhaftigsten. Und die haben die besten, vollherzigen Absichten und Weisheit und Geduld. Und trotzdem wurden sie getötet. Warum? Weil sie zur Wahrheit gerufen haben. Als jemand, die wahre Religion angenommen hat, wurde diese Person gefoltert. Und hier, zwei Beispiele hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier genannt. Der hat auch die anderen nicht genannt, aber es gibt andere auch Beispiele. Es gab in den vorherigen Völkern, die haben die Füße, ein Fuß mit Seil gebunden und ein Pferd. Ein Seil gebunden, ein Pferd, Hand mit Seil und Pferd und Hand mit Seil und dann hat geschlagen und jedes Pferd sollte in einer Richtung laufen. So haben die Person den Körper dieser Person zerfetzt. Dass diese Person die Wahrheit verlässt. Oder manche haben das mit Stäben gemacht. Oder andere Methoden, dass die Person die Wahrheit verlässt. Die Person hat gesagt, nein, ich bleibe fest. Aber was ist los mit uns heute Muslimen? Man hat mit uns sowas nicht getan. Es gibt zum Teil Folter gegen die Muslime. Auch übrigens hier und anderen Ländern, nicht, dass man denkt, ja, es gibt gar nicht. Es gibt viel. Aber die Allgemeinheit der Muslime, die haben sowas nicht. Aber wieso hat man Angst? Wieso verlässt man die Religion und will man nicht praktizieren? Nur weil man sagt, ja, es könnte sein, dass man dich beobachtet und Allah sieht doch uns. Und weiß, was wir tun. Und wenn du auf dem richtigen Weg bist, dann fürchtest du Allah und du musst treu zu deinem Glauben sein. Und das ist Geduld. Weil wenn du Geduld zeigst, dann beweist du dein Iman. Aber nicht, dass du Haram begehst und schlecht machst, weil du sozusagen dein Gewissen, sage ich jetzt, anästhesieren willst oder du willst das betäuben. Indem sagst du, ja, die Lage ist schwer. Subhanallah, wo ist die Lage schwer? Diese Lage, was wir haben, oder die Lage von damals? Der wird zweimal auf zwei sozusagen, da hat man ihn zwei Hälfte geschnitten. Trotzdem hat er, der war fest. Deshalb muss man Geduld zeigen. Und das ist eine Sunna. Das ist eine, die sich immer wiederholt. Es gibt Gegner von der wahren Religion und diese Gegner, die werden immer versuchen, die wahre Religion zu vernichten. Und die machen das mit verschiedenen Methoden. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah, schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war in Mekka und er hat gesehen, was mit seinen Gefährten getan worden ist. Manche wurden getötet, andere gefoltert, andere gesperrt, andere vertrieben und trotzdem sagt er ihnen Geduld. Warum sagt er Geduld? Weil das die Prüfung ist. Allah prüft uns, Allah will, Allah zeigt uns, wer richtig ist und wer falsch, wer gläubig ist, wer geduldig ist und wer lügt in seinem Glauben. Weil Glaube ohne Prüfung, das ist gar nicht. Der Prophet dann sagte ihnen, zeigt Geduld, aber er hat ihnen die frohe Botschaft verkündigt. Und zwar, er hat gesagt, bei Allah, diese Botschaft, diese Religion wird vollständig sein, wie Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben hat. Und die Person, ein Reiter, wird von Sana'a bis Hadramaut, Sana'a ist in Jemen und Hadramaut, es gibt tausende von Kilometern zwischen den beiden Städten oder den beiden Gebieten. Von dort bis dahin. Die Person reitet allein. Und wir wissen, wenn man in solchen Gebieten reitet, es gibt Banditen, es gibt Wölfe, es gibt Tiere, Raubtiere und sowas, das hört man, hat normalerweise Angst. Aber nein, weil die Sache so sicher wird, weil der Islam Sicherheit bringt für die Leute, dass die Person allein reist. Und diese Person fürchtet nur Allah. Das heißt, diese Person macht kein Haram und keine schlechten Taten. Und diese Person fürchtet den Wolf, dass der Wolf die Schafe angreift. Das ist alles. Aber ihr seid Leute, die voreilig sind, die sich beeilen, sozusagen die Voreile haben. Das wird Zeit, Geduld. Und diese Sache wird kommen. Und subhanallah, wie schön das ist. Schaut mal diese Methode von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der hat seine Gefährte nicht einfach gesagt, Geduld. Er hat ihnen gesagt, Geduld. Nach dieser Geduld werdet ihr etwas Schönes bekommen. Diese Botschaft wird vollständig werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Botschaft vollenden. Das bedeutet, diese Gebiete, die Allah subhanahu wa ta'ala für den Islam geschrieben hat, wird der Islam erreichen. Und die Leute werden den Islam annehmen. Und ihr werdet in Sicherheit leben. Jetzt lebt ihr in Angst. Dann später lebt ihr in Sicherheit. Das meinte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deshalb barakallahu fik für uns selber jetzt. Was bedeutet dieses Hadith für uns? Heißt das, dass wir eine schöne Geschichte gehört haben? Nein. Das heißt, du musst Geduld zeigen, du musst deine Religion lernen und praktizieren. Und wenn dir auch etwas Schlechtes widerfährt, dann musst du Geduld zeigen und immer tust du in deinem Kopf. Propheten wurden getötet, Ibrahim a.s. wurde ins Feuer geworfen, Yusuf a.s. ins Gefängnis, Lut vertrieben, der Prophet a.s. wollte man töten, Musa wollte man töten, Isa wollte man kreuzigen. Und die haben alle Geduld gezeigt. Zakaria und Yahya wurden getötet wegen La ilaha illallah, wegen dieser Religion. Was hast du für den Islam dann getan? Du guckst Fußball. Guckst Fußball und isst du Milka und Eis und du sitzt in Eis und trinkst Nescafé und Cappuccino. Das ist, was du gemacht hast. Und dann sagst du, die Sache ist schwer. Möge Allah uns bewahren. Die Gläubigen werden geprüft. So ermessen oder äquivalent ihres Glaubens. Wenn dein Glaube immer stärker wird und wahrhaftiger wird, wird deine Prüfung an dir sein. Und hab keine Angst. Lieber, dass du Allah fürchtest, nicht die Leute. Aber leider, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, wenn man dies nicht verstanden hat. Und das Schöne auch in diesem Hadith ist, schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sieht, was mit seinen Gefährten passiert. Die werden gefoltert und so weiter. Trotzdem ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht revolutionär. Und diese falsche Emotionen, dass er falsche Emotionen zeigt. Nein, der ist traurig für seine Gefährten. Aber die Religion sagt, Geduld. Es gab 80 Männer, die den Islam angenommen haben. Die waren 80 Reiter, 80 Kämpfer. Und Hamza kam zum Propheten, Umar, oh Prophet, lass uns kämpfen. Der hat gesagt, nein, jetzt musst du Geduld zeigen. Und die wurden gefoltert und die haben Geduld gezeigt. Und das ist ein Muslim, der zeigt Geduld und der läuft immer auf dem Weg der Religion. Und der macht, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal, lamma kana yawm Hunayn, athara Rasulullah ناسا في القسمة فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله يا لطيف أعوذ فقلت أي ابن مسعود والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصفر، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو صبغ أحمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صار أحمر في وجهه مثل الصرف، أي النحاس، صبغ أحمر هو مثل 57 نحاس. لما كان غزوة، يوم غزوة حنين، غزوة الطائف التي كان بعد فتح مكة، يوم حنين كان المسلمون كثير وظنوا أنهم لن يغلبهم اليوم أحد لأنهم كثير، ولكن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين. الله سبحانه وتعالى حتى يعلمهم أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى ولا يغتروا بالعدد. فبعد ذلك بارك الله فيكم انتصر المسلمون، في أول شيء ما انتصروا ثم انتصر المسلمون، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة من إبل وغنم ودراهم. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم أتى بزعماء القبائل يريد أن يؤلفهم على الإسلام، يعني يعطيهم لعلهم، فأعطاهم أكثر من الآخرين لأنه الزعماء، وكان في ذلك الزمان الزعيم إذا آمن آمن الناس، يعني رأس القوم إذا آمن آمنوا كلهم، لأنهم يقولون مباشرة إذا كان هذا زعيمنا وهذا شيخنا آمن فهذا أعلمنا وأحسننا وأفضلنا، إذا آمن فنحن وراءه فيؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد يؤلف قلوبه فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل وقال: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها. يا لطيف، نعوذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل وهو أمين من في السماء، وقال ما أريد بها فيها وجه الله. سبحان الله، حب الدنيا وحب ووسوسة الشيطان، انظروا كيف توقع الإنسان في الهلاك، والعياذ بالله. قال كلمة الكفر، النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد وجه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل. ولا شك يا أخو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد وجه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى لكبار القبائل والعشائر من أجل أن يتقوى الإسلام وأن يؤلف قلوبهم على ذلك، ولكن هذا الإنسان من جهله والعياذ بالله قال مثل هذه الكلمة. فلما سمع ابن مسعود هذا الكلام ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سبحان الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم صار مثل يعني أصفر وأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعدل إذا لم يعدل الله، إذا لم يعدل الله ورسوله. الله أكبر، يعني إذا هذه القسمة اللي هي من عند الله والنبي صلى الله عليه وسلم نفذها، إذا ما هذا العدل فمن يعدل إذن؟ وهنا سبحان الله يعني يقال لهذا الرجل: إذا لم تأمن النبي صلى الله عليه وسلم على مال وإبل فكيف تأمنه على دينك وهو أمين من في السماء؟ فنسأل الله السلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فالشاهد أن الأنبياء كذلك يؤذون ويصبرون، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وصبر على ذلك، وقال يرحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من ذلك. موسى أذوه قومه أذى كبيرا وصبر على هذا الأمر. ونحن بارك الله فيكم نتكلم هنا على باب الصبر، وفي هذا الحديث كذلك، في هذا الحديث جزاكم الله خيرا، دليل على أن للإمام أن يعطي من يرى في عطيته المصلحة، يعني يعطي من يرى في عطيته المصلحة ولو أكثر من غيره إذا كان في مصلحة الإسلام. هو ينظر، ينظر هنا، هنا مصلحة، ولكن ليست مصلحة شخصية، وإنما مصلحة الدين. وسبحان الله، هذا أيضا من الأمور التي تنقصنا اليوم، أن نعمل للدين وليس لأشخاصنا، وأن تكون المصلحة مصلحة الإسلام وليست مصالحنا الشخصية. ولهذا ينبغي أن نقتدي بالأنبياء في صبرهم وفي أفعالهم صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم. بس نكسة حديث، تفضل. بس نكسة حديث سأو إدفاس ناتيولي فاس فاس. الله أكبر. ابن مسعود رضوان الله عليه اتسيلته أم تاك فون حنين begünstigte der Gesandte Allahs einige Leute beim Verteilen der Beuten, begünstigte er ein paar Leute. So gab er Al-Aqra' ibn Habis und Uyayna ibn Hissan je 100 Kamele und bevorzugte auch einige arabische arabische Führer. Der hat ihnen mehr gegeben. Ein Mann sagte, bei Allah, das ist weder eine gerechte Verteilung, noch ist sie um Allahs Willen. Ja, Latif. Das ist ein schweres Wort, was diese Person hier gesagt hat. Ibn Mas'ud sagte, bei Allah, ich werde den Gesandten Allahs hiervon unterrichten. Als ich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam dies erzählte, wurde sein Gesicht rot und er sagte, wer wird noch Gerechtigkeit ausüben, wenn Allah und sein Gesandter es nicht tun? Dann fügte er hinzu, möge Allah Erbarmen mit Moses haben. Man hat ihm mehr Unrecht getan als dies hier. Jedoch blieb er geduldig. Ibn Mas'ud sagte, als ich das hörte, sagte ich zu mir selbst, gewiss werde ich nie wieder etwas derartiges zu ihm weiterleiten. Das war Bukhari Muslim. Das ist eine große Geschichte. Und zwar, schaut mal, wenn eine Person Dunya liebt und wenn der Shaitan, wenn der Teufel einflüstert, was eine Person tun kann und machen kann. Dass eine Person sagt, diese Verteilung war nicht gerecht. Der Prophet hat das verteilt. Und er hat gesagt, das war nicht um den Willen Allahs. Möge Allah uns bewahren. Das ist Kufr. Das ist Kufr. Das ist sozusagen, das kann diese Person vom Islam ausschließen. Aber diese Person hat das gesagt, weil er unwissend war. Weil er das nicht verstanden hat. Hunayn, was ist dieser Hunayn? Hunayn, barakallahu fikum, war nach Befreiung von Mekka. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die neuen Muslime und die anderen alle mitgenommen und die sind gezogen in Richtung, die zogen in Richtung At-Ta'if. Und es gab dort einen großen, sozusagen, Schlacht. Am Ende haben die Muslime den Sieg bekommen. Und weil Al-Aqra ibn Habis und Uyayna ibn Hissan und diese Leute, die waren Führer für ihre Stämme. Und es gab natürlich damals eine Regel. Wenn der Führer vom Stamm den Islam annimmt, dann nimmt der arabische Stamm, die nehmen alle den Islam an. Warum? Weil sie gesagt haben, wir haben so gedacht. Der Führer des Stammes, der Oberhaupt, ist der Beste. Und ist derjenige, der richtig denkt. Und wenn er selber den Islam angenommen hat, das heißt bestimmt, der Islam ist gut, deshalb nehmen wir auch den Islam an. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das eingesehen. Deshalb kam er zu diesen Leuten, die Führer, und er hat sie genommen und er hat ihnen mehr gegeben, damit er ihnen zeigt, dass er diese Leute respektiert und dass sie sozusagen auch ihre Position haben. Du kannst nicht zum Beispiel ein kleines Kind wie ein alter Mann behandeln. Du kannst nicht zum Beispiel eine Person, die wirklich etwas hat, wie die anderen behandeln. Das ist normal. Das ist gerecht auch. Aber diese Person, die dieses Wort gesagt hat, der hat gesagt, nein, diese Verteilung war nicht gut. Wer hat das gehört? Ibn Mas'ud. Er hat ihm gesagt, Allah, sage der Propheten. Du sagst vom Propheten sowas? Der ging zu ihm. Der hat ihm gesagt, der Prophet Muhammad war rot geworden, sein Gesicht. Und der Prophet Muhammad, sozusagen, der hat nur ein schönes Wort hier gesagt. Der hat ihm nicht gesagt, der hat gelogen oder der hat gesagt, wenn Allah und sein Prophet nicht Gerechtigkeit ausüben, dann wer? Und das heißt, diese Person vertraut dem Propheten Muhammad in der Religion, aber die vertraut dem Propheten nicht in Geld oder in Sachen. Und das ist, wenn man unwissend ist und wenn man Dunya liebt und wenn der Shaitan einflüstert, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und dann fügte der Prophet Muhammad dazu etwas hin und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, möge Allah subhanahu wa ta'ala Musa Barmherzigkeit schenken. Man hat ihm sozusagen, man hat mehr getan als das. Und er hat Geduld. Der hat Geduld gezeigt, Musa alaihi salam. Das heißt, die Propheten, salawatullahi wa salamu alaihim, die werden geprüft. Und die Leute fügen dem Propheten Schaden zu. Aber die Propheten zeigen Geduld und fürchten Allah subhanahu wa ta'ala. Und so sollten wir auch in unserem Leben sein, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und dass wir Geduld zeigen. Barakallahu fikum. Das hat jetzt mit Geduld zu tun. Und hier auch können wir aus diesem Hadith etwas lernen. Der Imam kann Leuten mehr geben als die anderen, wenn er ein Gutes für den Islam und die Gesamtheit der Muslime findet. Nicht Gutes für seine Person, sondern für die Religion und für die Gesamtheit der Muslimin. Der kann das machen. Das heißt, man sieht immer auch das Gute für die Nation und nicht für seine eigenen Interessen. Wenn ein Interesse für die Nation ist, dann ist das wichtiger als deine eigene. Und so könnte man aus diesem Hadith, barakallahu fikum, lernen. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وقال حديث حسن هذا أيضا أمر عظيم بارك الله فيكم أولا الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى وبإرادته لأنه فعال لما يريد وقل الله سبحانه وتعالى إن الله يفعل ما يشاء والإنسان لا يخلو من تقصير وخطأ ومعصية أي إنسان ما يخلو من تقصير فإذا أراد الله بعبده الخير إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا فإذا عجل له العقوبة في الدنيا العقوبات تكفر السيئات كما ذكرنا ما من مسلم الحديث الذي مر معنا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا فلما يفعل هذا المسلم شيء فالله سبحانه وتعالى يعجل له العقوبة في الدنيا ف يكفر بها السيئة لكن إذا أراد الله بعبده الشر أمهله واستدرجه حتى يخرج من هذه الدنيا يظن نفسه هذا المسكين أنه على خير ولكن يعاقب على هذا الأمر. فنسأل الله السلامة. وثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عظم الجزاء من عظم البلاء، يعني أن كلما عظم البلاء عظم الجزاء، يعني كلما امتحن الإنسان امتحان أصعب وابتلي أكثر كان جزاء الإنسان أكبر. فالبلاء السهل له أجر يسير، والبلاء الشديد له أجر كبير. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ما علاقة هذا الموضوع بك ببابنا؟ الابتلاء، لأن الابتلاء يحتاج الصبر. لما يبتلى العبد لابد له أن يصبر. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، يرضى الله سبحانه وتعالى عليه، ومن سخط فله السخط، يسخط الله سبحانه وتعالى عليه. أي وهنا الذي يسخط، وهذا خطأ، لأن المؤمن لا يسخط إنما يرضى، يرضى بالذي كتبه الله سبحانه وتعالى له، ويصبر على الأذى لأنه يريد الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الصابرين. بارك الله فيكم. دسلت حديث فهويته إن شاء الله. كنت فادس حديث نمر 44 und zwar Anas überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, wenn Allah einen seiner Diener begünstigen will, so lässt er ihn im Diesseits leiden. Nicht so. Nein. Nein, nein, nein. Die Übersetzung ist nicht gut. Die Übersetzung ist nicht gut. Diese Übersetzung ist nicht gut. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Diener Gutes will, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Diener Gutes will, dann beeilt Allah subhanahu wa ta'ala mit der Strafe für seinen Diener in diesem diesseitigen Leben. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm Schlechtes will, dann lässt Allah subhanahu wa ta'ala diesen Diener mit seinen Sünden, bis er am letzten Tag Allah subhanahu wa ta'ala trifft mit diesen Sünden. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, inna 'idham al-jaza'i ma'a 'idham al-bala'. Das bedeutet, wenn die Prüfung, wenn die Strafe stärker ist, dann ist auch der Lohn mehr. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala ein Volk liebt, dann prüft Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute. Prüft Allah subhanahu wa ta'ala, plagt Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute. Wer Zufriedenheit zeigt, dann bekommt er Zufriedenheit von Allah. Und wer Unzufriedenheit zeigt, dann hat er auch Unzufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Bedeutung von diesem Hadith, barakallahu fikum. Und ich sage nochmal, jedes Mal, barakallahu fikum, jedes Mal kommen wir zu diesem, wirklich zu diesem, zu dieser Meinung oder zur Stärkung dieser Meinung, dass die Übersetzung von Bavaria, SKD, في رياض الصالحين nicht gut ist. Deshalb ich empfehle damit überhaupt nicht. Aufpassen, barakallahu fikum. Es gibt vieles, was hier nicht, das ist nicht so, was hier gesagt wird. Auf jeden Fall, barakallahu fikum. Das heißt, jeder von uns ist nicht vollkommen. Jeder von uns macht Sünden, macht Fehler. Jeder von uns tut etwas, was schlecht ist. Absichtlich oder nicht absichtlich. Aber allgemein, wir sind unvollkommen. Und deshalb gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, dass wir eine Sünde begehen und dann zeigen wir Reue. Oder wir bitten Allah um Verzeihung und dann bekommen wir das. Oder dass manche Leute das nicht tun. Die bitten Allah nicht um Verzeihung und die machen das nicht. und die machen Fehler. Da gibt es noch zwei Möglichkeiten. Entweder, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns im Leben für dies, was wir getan haben, sozusagen prüft oder bestraft, weil wir schlecht getan haben. Oder Allah subhanahu wa ta'ala lässt das bis zum letzten Tag. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden liebt, dann wird diese Person im Leben geprüft und im Leben bestraft für die Sünde, die man gemacht hat. Wenn aber diese Person so gelassen wird, manche Leute denken, die machen Sünden, zum Beispiel eine Person verkauft Drogen, der macht Zina, Unzucht mit Frauen, der macht Schlechtes, der lügt, der betrügt und so weiter. Diese Person denkt, ja, Allah liebt mich, ich bin besser als die anderen. Aber der Arme versteht das nicht, dass das eine Art Plan ist, dass es eine Art, du weiter und du bekommst auf den Kopf dann später. Wenn nicht im Leben, dann am letzten Tag. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, etwas Wichtiges für uns. Das heißt, wenn du geprüft wirst, stärker geprüft wirst und du zeigst Geduld, dann wird auch dein Lohn gewaltiger sein und größer sein. Wenn deine Prüfung leicht ist, dann ist dein Lohn auch leichter. Das bedeutet, es gibt Äquivalenz zwischen den beiden. Ist es mehr, dann wird auch der Lohn mehr. Ist es weniger, dann wird der Lohn weniger. Und wenn Allah ein Volk liebt, dann werden sie geprüft. Weil manche denken, wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden liebt, dann wird diese Person immer schönes Leben haben. Doch, das ist immer schönes Leben. Das stimmt. Aber schönes Leben ist auch mit der Prüfung verbunden. Und wir haben Beispiele dafür. Die Propheten, die Gutigen, die guten Leute. Was haben sie von Leiden in diesem Leben gehabt? Und was haben sie von Folter hinter sich gehabt? Und sie haben schönes Leben gehabt. Aber sie waren zufrieden mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegeben hat. Und sie werden auch Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Aber wenn man dann kein Geduld zeigt und wenn man mal eher unzufrieden ist, sagt, ach, wieso von diesen tausenden Millionen Menschen, Allah macht das mit mir, nein, warum so mit mir und so weiter, dann ist das unzufrieden. Und wer unzufrieden mit Allah ist, dann ist Allah mit ihm auch unzufrieden. Und diese Person hat selber verloren, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht braucht. Was ist jetzt, warum ist dieses Hadith in diesem Kapitel? Das bedeutet, in Geduld, natürlich. Weil wenn du geprüft wirst, wenn du bestraft auch wirst für deine Sünden, dann musst du Geduld zeigen. Zeigst du diese Geduld, hast du gewonnen. Zeigst du diese Geduld nicht, hast du selber in diesem Zusammenhang verloren. Und Allah subhanahu wa ta'ala braucht uns nicht. Lieber in diesem Leben, dass du gereinigt wirst von deinen Sünden, als am letzten Tag. Dass du kommst und du hast noch deine Sünden auf deinem Kopf. Und diese, wir haben schon ein Hadith 37, Hadith 38 haben wir schon gehabt. Wenn du auch einen Dorn in deine Hand bekommst, in deinen Finger bekommst, dann ist das eine Befreiung von Sünden. Das ist Filter. Alles, was dir Schlechtes, alles von Schlechtes, was dir widerfährt in diesem Leben, ist eine Befreiung von Sünden. Und so sollte der Muslim denken, Barakallahu fikum. Und am wichtigsten in diesem Zusammenhang ist, dass man Geduld zeigt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Geduld schenken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg befestigen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tisliman kathira. Subhanakallahu bihamdik ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wenn man Fragen hat hier im Internet, dann tippt man eine 7 zum Thema, nur zum Thema. Hat man Fragen zum Thema, 7. Ja, man kann mit einem Alters Video sehen. 1, 2, 3, 4, jalla. Ja. Ja. Ja. Zum Thema. Gibt es drei Fragen? Inshallah, dann in 20 Minuten komme ich wieder, um diese Fragen zu beantworten. Subhanakallah, bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Wir wollen nicht lange machen. Es gab ein paar Fragen zum Thema. Schicken zum Thema, was wir heute behandelt haben. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، جاب بعض فراغن zum Thema. Unser Thema war heute, wir haben drei Hadithe behandelt. Wir haben drei Hadithe behandelt von Riyad al-Salihin von Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Und zwar barakallahu fikum, einmal Hadith von Khabbab ibn al-Arat und einmal Hadith von Ibn Mas'ud und einmal Hadith von Anas radhiyallahu alayhim, hat erzählt, dass er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen ist und er hat ihm gesagt: Warum machst du für uns kein Allah tastansir lana? Wieso bittest du Allah nicht darum, dass wir den Sieg bekommen mit Gebet und so weiter? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm erzählt, dass die Leute damals sozusagen, barakallahu fikum, zwei Teile gesägt worden sind, dass sie ihre Religion verlassen, sie haben das nicht getan. Und er sagt, ihr seid Leute, die Voreile haben. Und er sagte ihnen, das wird Allah subhanahu wa ta'ala vollenden, bis die Frau, oder bis in einer Überlieferung die Frau, in einer anderen Überlieferung ein Reiter von Sana'a bis Hadramaut reitet. Diese Person, oder der Reiter, fürchtet Allah, das heißt, indem er keine Sünden begeht und so weiter, und fürchtet den Wolf um seine Schafe. Und hier bekomme ich gerade eine Frage zu diesem Hadith. Ich habe das mit den Schafen und dem Wolf nicht ganz verstanden. Ist das wörtlich gemeint? Ja, das ist wörtlich gemeint. Das bedeutet, wenn jemand reitet und er hat Schafe dabei, und es kann sein, dass in der Nacht Raubtiere oder Wölfe sozusagen diese Schafe angreifen. Und deshalb diese Person, es könnte auch natürlich in einem anderen Sinne verstanden, das wird in sozusagen übertragenen Sinne verstanden werden, aber eigentlich ist das wörtlich so. Das heißt, man fürchtet Allah auf dem Weg der Reise und man fürchtet, und man hat Angst, dass der Wolf die Schafe angreift. Das ist alles. Das heißt, aber es gibt Sicherheit, und weil der Islam Sicherheit bringt. Die nächste Frage. Wo ist die nächste Frage? Die nächste Frage: Wie ist es am besten, mehr Geduld zu bekommen, wenn man von Allah subhanahu wa ta'ala geprüft wird, sagt man, Alhamdulillah, reicht das, um das be zu bestehen, oder musste man es anders machen? Natürlich, wenn dir etwas Schlechtes widerfährt und du sagst, Alhamdulillah, dann ist das ein Zeichen, dass du Geduld zeigst. Aber dieses Alhamdulillah muss, dieses Wort muss vom Herzen kommen, und du musst auch mit deinen Taten beweisen, dass du mit dieser Prüfung, was Allah subhanahu oder mit dieser Strafe oder mit dieser Unzufriedenheit von dir, was du natürlich, wenn man Schmerzen hat, dann ist man unzufrieden. Natürlich, wenn man Schlechtes hat, ist man unzufrieden. Aber man sollte sagen, ich bin mit meiner Situation vielleicht unzufrieden, aber mit Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt bin ich zufrieden. Und das ist hier, was damit gemeint wird. Das heißt, du weißt, dass es von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich prüft oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich bestraft, dann vertraust du auf Allah subhanahu wa ta'ala und bittest du Allah subhanahu wa ta'ala um Geduld und um Hilfe. Und so hast du das geschafft. Aber wenn das nur im Mund ist, das wird ein passiert dir etwas, und du sagst ja Alhamdulillah, aber deine Taten sind total was anderes. Dann hast du nicht bestanden, sondern du bist durchgefallen in dieser Prüfung, was von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und um Geduld zu zeigen, gibt es verschiedene Formen. Um Geduld zu zeigen, gibt es verschiedene Formen. Erstmal, dass du Alhamdulillah sagst, dann hast du sozusagen eine Form, dass du Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest, das ist eine Form. Dass du keine Voreile hast, das ist eine Form. Dass du mit dem, was Allah dir gegeben hat, zufrieden bist, das ist eine Form. Dass du dich nicht sozusagen, dass du nicht beklagst und dass du nicht immer jammerst, das ist auch eine Form, dass du Geduld zeigst. Al-Imam Ahmed sagt, es gibt 18 Arten von Geduld. Es gibt 18 Arten von Geduld im Koran. Und da sollte man diese Arten sozusagen ausschöpfen. Und wenn du diese Stelle erreichst, das bedeutet, dass du Geduld zeigst, richtig Geduld, dann wird dein Iman immer stärker. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala prüft dich, du zeigst Geduld, dann bist du stärker im Glauben. Dann die nächste Prüfung wird schwerer sein. Wenn du auch wieder bestehst, dann hast du stärkeren Iman und dein Lohn ist mehr. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Aisha gesagt, Al-Ajru ala qadri al-Mashaqqa. Sie hat ihn gefragt bezüglich Al-Hajj, bezüglich Pilgerreise. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dein Lohn ist so wie dein Leiden im Hajj. Das heißt, wenn du leidest im Hajj, das ist schwer, das ist eine Reise, das ist warm, du musst viel laufen und so weiter. Wenn du Geduld zeigst, dann wird auch dein Lohn mehr sein. Und das gilt in allen Bereichen der Religion. Wallahu ta'ala a'lam. Die nächste Frage, inshallah. Wie kann man es dazu bringen, jemanden, der keine Geduld hat und immer sagt, warum ich, dass er Geduld bekommt? Wie kann man ihm Nasiha machen? Ja. Das ist wichtig übrigens, liebe Brüder, liebe Schwestern, diese Frage, weil wir das heutzutage viel merken und viel hören, dass die Leute, wenn ihnen etwas Schlechtes widerfährt, dass sie nicht sagen, so hat Allah geschrieben und so hat Allah bestimmt, und was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, wird passieren. Qaddar Allah wa ma sha fa'al oder Qadar Allah wa ma sha fa'al. So sagt ein Muslim natürlich, ein Gläubiger, ein Richtiger, ein Mu'min, wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt. Aber leider, heutzutage, wenn was passiert, dann sagt man, ja, wieso ich ausgerechnet ich, wieso mit mir ausgerechnet. Und da hat man in diesem Zusammenhang sozusagen, als ob das nicht geschrieben worden ist. Ein gläubiger Muslim glaubt genau an diese Ayah. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Sprich, uns wird nicht passieren, außer was Allah subhanahu wa ta'ala uns geschrieben hat. Und wenn du an diese Ayah glaubst, dann musst du das auch vermitteln. Du sagst dieser Person, eine Frage, ist alles, was uns passiert, ist alles sozusagen in der geschützten Tafel schon geschrieben oder nicht. Das wird nicht gezwungen, ja, sondern geschrieben. Und geschrieben ist anders als gezwungen. Die Person wird sagen, ja. Sagst du, Allah weiß, du sagst ihm, weiß Allah das, was passiert? Sag ja, dann sagst du, vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn dir etwas Schlechtes widerfährt und du zeigst Geduld, dann bekommst du Ajr. Und du erzählst ihm ein paar Geschichten, was wir die ganze Zeit erzählt haben. Zum Beispiel diese Frau, die schwarze Frau, die Epilepsie gehabt hat. Die schwarze Frau, die Epilepsie gehabt hat und die ist zum Propheten Muhammad sallam gegangen. Sie sagte, oh Prophet, ich hab diese Krankheit. Kannst du für mich Bittgebet machen bei Allah subhanahu wa ta'ala? Der Prophet Muhammad sallam sagte, ich kann für dich Bittgebet machen. Aber wenn du Geduld zeigst, dann kommst du ins Paradies oder bekommst du das Paradies als Belohnung. Wenn du Geduld zeigst, dann hat sie gesagt, okay, ich zeige Geduld. Ja, dann sagst du, diese Person, schau mal, die Person sagt, ja, ich habe diesen Glauben von dieser oder diesen Standard, dieses Niveau nicht erreicht. Dann sagst du, okay, wenn du das weißt, dann musst du dein Iman verstärken und stärken. Musst du dein Iman stärken, indem du versuchst, auf Allah zu vertrauen. Und indem du weißt auch, passt auf, liebe Bundeschwestern, wenn uns etwas Schlechtes widerfährt, das heißt nicht, dass das Schlimmste wäre, nein. Es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala damit etwas Schlimmeres verhindert hat, durch das Schlechte, was dir passiert. Ich gebe dir ein Beispiel, ja. Zum Beispiel, du bist auf der Straße, du fährst Auto und du baust Unfall. Du baust Unfall und dann, ich meine, das Ganze ist Blechschaden. Blechschaden und es ist kein Problem. Das Ganze vielleicht kostet 1000 Euro, 2000 Euro. Die Person sagt, ja, mir wurde schlecht, ich muss hier 2000 Euro zahlen. Es könnte sein, wenn du diesen Unfall nicht gemacht hättest oder nicht gebaut hättest. Es könnte sein, dass du vielleicht 500 Meter weiter fährst und du überfährst eine Person und du tötest eine Person. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat das gewusst. Und deshalb passierte das mit dir, damit du nicht Schlimmeres machst. Das wird, ist es Verhinderung für etwas Schlimmeres. Und drittens, du sollst den Leuten erklären, die sowas sagen, warum wir. Sag's ihm, schau mal, wenn eine Person ein Haus hat, ja, und er will die Räume anders aufteilen. Kannst du ihm sagen jetzt, du gehst zu ihm, sagst ihm, nein, ich möchte nicht, dass du das machst. Ein Haus, der kann alles machen mit seinem Haus, was er will. Dann sagst du auch, wir sind Geschöpfe Allah und wir gehören Allah subhanahu wa ta'ala und Allah kann mit uns tun, was er will. Und wenn du so glaubst, dann fürchte Allah subhanahu wa ta'ala und sei Geduld und sei sicher, wenn du Geduld zeigst, wenn du geprüft wirst, dann wird dein Lohn mehr sein und du wirst das bekommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das erklärt. Er hat gesagt, ja, ihr müsst Geduld zeigen, wie diejenigen, die vor euch waren. Aber dann wird diese Botschaft vollenden. Und der Islam wird kommen. Und wir sehen das. Wir haben auch diese Früchte gesehen. Und wir haben, die Muslime haben das erlebt in ihrer Geschichte. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Khairan. Assalamu alaikum wa barakatuh. Bekommt man für Haarausfall auch Sünden weg? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inshallah. Du bekommst für alles Sünden weg, wenn dir das sozusagen traurig macht oder wenn das für dich schwer ist. Wenn du auch weiße, graue Haare bekommst, inshallah wirst du dafür Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi sagte, jede Sache, die dich traurig macht, jede Sache, die dich müde macht, jede Sache, die dir Schaden zufügt, auch ein Dorn, wenn du das in deinen Finger bekommst, dann ist das eine Erlöschung von Sünden, die du gemacht hast. Erlöschung für die Sünden, die du gemacht hast. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ومجد الله سبحانه وتعالى von mir und von euch annehmen. Das waren Fragen zum Thema. Ich habe heute gesagt, wir machen nur Fragen zum Thema. بارك الله فيكم. Und Jazakumullah khairan. Unser Thema war Geduld, weil wir das von Riyad Salihin machen. Barakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Aufpassen, liebe Brüder und Schwestern. Ich möchte euch noch etwas sagen, bevor wir zu Ende kommen. Es gibt ein paar Räume hier in Paltok, da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen vor ein paar Räumen hier in Paltok. Ich sage das euch und jeder muss für sich selber entscheiden. Es gibt zum Beispiel dieser Raum, Islam, Information, Germany, die Leute von Tadmor, sie haben jemanden geschickt zu Sheikh al-Islam damals. Die haben ihm gesagt, schreibe uns etwas über Aqida. Er hat ihnen etwas über Aqida geschrieben und deshalb nannte man diesen Brief, was er geschickt hat, Al-Aqida Tadmuriyya, bezüglich Tadmor. Ja, die Person, die hat das so verstanden, Al-Tadmiriyya. Von Tadmor hat er Tadmir verstanden, der Arme. Und die Aqida heißt, Al-Aqida, das bedeutet der Glaube von, oder der Brief des Glaubens von Tadmor. Aber der hat das übersetzt, der Brief von der Vernichtungs-Aqida, vom Glauben der Vernichtung. Möge Allah subhanahu uns verfahren. Dazu, Al-Khawarij für ihn sind gute Leute. Al-Khawarij für ihn waren gute Leute. Al-Khawarij, diejenigen, die die Sahaba getötet haben. Und die Leute, die der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, die sind Leute von der Hölle. Für diese Person sind Al-Khawarij wal-Iyadu Billah gute Leute. Und er hat gesagt, ja, die sind gute Leute und die sind Gelehrten. Und er hat so ein Wort von Ali ibn Abi Talib falsch verstanden, der Arme. Ich meine, das unwissend mit Sicherheit. Ich meine, und ich habe vor allen Brüdern und Schwestern gesagt, ich fördere diese Person heraus, dass er Al-Fatiha richtig liest. Dass er Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dass er das richtig liest. Der kann das nicht richtig lesen. Und der macht manchmal Tafsir von Koran, wal-Iyadu Billah, und der liest Koran alles durcheinander, falsch. Der liest falsch und alles durcheinander. Noch dazu, Barakallahu fikum, diese Leute, die beschimpfen die großen Gelehrten. Die sagen, die großen Gelehrten wären Verräter. So sagen diese Leute. Und wal-Iyadu Billah, es gab jemanden in ihrem Raum, der hieß Abu Khattab oder Abu al-Khattab, möge Allah uns bewahren. Der hat gesagt, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymin, Sheikh Al-Albani, und der war in ihrem Raum und die haben ihn geduldet, aber neulich haben sie sich ein bisschen distanziert, aber nicht alle. Und der Treiber von diesem Raum, dieser Islaminformation, der selber, der hat gesagt, ja, jeder hat seine Meinung. Das wird man schließt die Leute vom Islam aus und jeder hat seine Meinung. Und die dummste Sache, was diese Leute verbreiten, ist, wal-Iyadu Billah, dass sie sagen, es gibt heute überhaupt kein islamisches Land auf der ganzen Welt. Und das geht nicht, weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, La hijrata ba'da al-fath, wa idha stunsirtu, walakin jihadun unniyya. Wa idha stunfirtum funfiru. Es gibt keine Auswanderung nach Befreiung von Mekka. Und Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, und Ibn Abd al-Barr, die haben gesagt, das ist ein Beweis, dass Mekka immer islamisches Land bleibt bis zum letzten Tag. So sagen die Gelehrten dazu. Aber diese Person behauptet, es gibt überhaupt kein islamisches Land. Wenn es kein islamisches Land gibt, dann gibt es auch keine Auswanderung mehr. Weil Auswanderung ist von Kuffarländern zu muslimischen Ländern. Und wenn es kein muslimisches Land gibt, dann gibt es keine Auswanderung. Das wird der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat nach seiner Dummheit, diese Person, und nach seiner Unwissenheit, wal-Iyadu Billah, weil er nicht versteht, was richtig ist, was hier gesagt wird, dann sagt er, es gibt überhaupt kein islamisches Land. Und er sagt, alle muslimischen Führer wären keine Muslime. Und das ist natürlich die Aussage von Khawarij, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dazu, barakallahu fikum, der lügt über mich und über andere Brüder. Und er behauptet, wir wären Leute, die falsche Aqida hätten. Und als seine Kommilitonen und seine Kumpels und seine sozusagen diese Truppe, TK 2008, Kalaschnikowisten, TK der wird Takfir 2008, weil sie keine Ahnung von den Gelehrten haben, das wird etwas Neues. Kalaschnikowisten, die denken nur an Kalaschnikow, das ist alles. Der lügt und er sagt, ja, wir hätten falsche Aqida. Als man ihm gesagt habe, wo ist der falsche Aqida, der hat gesagt, Murji'a Aqida. Was ist Murji'a Aqida? Natürlich, die meisten wissen das nicht, aber Murji'a Aqida behauptet, dass man keine Taten für den Iman braucht. Und das habe ich niemals in meinem Leben gesagt. Ich sage immer, die Taten sind von Iman. Aber wenn man unwissend ist, wenn man Jahil ist und wenn man noch dazu nicht versteht, dann heißt das Barakallahu fikum Islam Information Raum. Erstens. Zweitens, da gibt es noch einen Raum hier im Paltok und aufpassen, lieber Bruder, jeder entscheidet für sich selber, ja. Ich meine, aber meine Pflicht ist, dass ich euch sage und jeder muss für sich selber entscheiden. Es gibt noch einen Raum, das heißt, liebe Brüder und Schwestern, das heißt Licht des Islam. Licht des Islam. Und ein Raum, das heißt, ein Raum, das heißt, deutschsprachiger Ahl-Sunna-Unterricht. Und beide, die sind sozusagen, eine ist die Sekte von Ahbash, wal-iyadu billah, die sind sehr schlimm, die haben von jeder schlimmen Sekte das Schlimmste genommen. Und der andere Raum ist sozusagen abtrünnig von diesen Leuten. Die sind auch schon, die vertreten die Meinungen von Ahbash. Und noch dazu gibt es noch einen Raum, das heißt, Islam nach den vier Rechten, nach der vier Rechtsschulen oder klassischen Islam oder der islamische Raum. Deshalb, Barakallahu fikum, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch befestigen. Aufpassen vor diesen Räumen und du musst deine Religion mit Beweisen aus Koran und Sunna lernen und nicht, dass du von dem und von dem nimmst, ohne zu wissen. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Das wollte ich sagen, bevor wir zu Ende kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. Alhamdulillah, wir sind keine Wahhabiten. Und wir akzeptieren so ein Wort nicht. Wir sind Muslime. Wir sind Muslime. Ja? Wir sind Muslime und wir akzeptieren nur diesen Namen. Und wir wollen unsere Religion authentisch praktizieren. Das sind wir, die hier im Raum sind. Natürlich die, die schon lange im Raum sind und die mitmachen. Die wissen alle unseren Weg und wer wir sind, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aber diese Leute, die in diesen Räumen sind, Licht des Islam und Islaminformation, ich weiß nicht was, und so, wer sind diese Leute? Wer kennt diese Leute? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, deshalb aufpassen, Barakallahu fikum, heutzutage. Heutzutage muss man sehr, sehr aufpassen, Barakallahu fikum. Da musst du wissen, von wem du deine Religion nimmst, nicht von irgend jeder, der etwas hier im Paltok was sagt, dann ist diese Person Scheich geworden. Aufpassen! Aber leider gibt es Leute, die keine Ahnung haben. Wallah, ich habe gestern erlebt, dass ein Bruder zu mir gekommen ist und er hat mir ein Problem erzählt. Ich habe ihm gesagt, ja, aber wieso hast du das getan? Er hat gesagt, ja, ich habe jemanden gefragt und der hat mir das gesagt. Der hat mir so gesagt, ja. Der hat gesagt, ich habe jemanden gefragt und der hat mir diese Information gegeben und ich habe das gemacht. Ich habe gesagt, ach ja, aber diese Person, die du gefragt hast, die hat doch kein Wissen. Der hat dir doch keine Beweise geholt. Der hat gesagt, ja, der hat mir ein Eier vom Koran gezeigt. Ich habe gesagt, ja, aber was bedeutet die Eier? Er sagt, naja, ich habe gedacht, der hat recht und ich habe selber nicht gewusst. Dann hat diese Person Sünde begangen. Aber aufpassen, aufpassen. Und wenn man unwissend ist, dann macht man Katastrophen. Dann macht man Katastrophen. Wie der Freund von nebenan mir. von nebenan. Der nennt Al-Aqida Al-Wasatiyya Al-Wasatiyya. Al-Wasatiyya ist bezüglich einer Stadt in Irak, das heißt Wasat. Wasat. Das wird die wasitische Aqida. Das wird die Aqida von den Leuten von Wasat. Der schreibt die mittlere Aqida. Mittlere bedeutet Wasat, in der Mitte. Der Arme, der weiß das nicht, der hat das nicht gelernt. Und dann lügt er über mich auf seiner Seite und sagt, ja, die hat bei Gelehrten nicht gelernt. Der lügt bei Allah. Ich bin bereit, die sozusagen, Barakallahu fikum, das Gutachten von den Gelehrten auch im Internet zu tun. Und da sieht man, ob ich bei Gelehrten gelernt habe oder nicht. Ob sie mich bestätigt haben oder nicht. Alhamdulillah, bleibe, aber ich brauche das nicht zu machen. Weil eine Sache klar ist. Und er sagt, ja, warum diskutiert Abu al-Hussein mit uns nicht? Mit wem soll ich diskutieren? Mit einer Person, der nicht Fatiha lesen kann? Oder mit einer Person, die nicht unterscheiden kann zwischen Tayammum und Wudu? Mit wem soll ich diskutieren? Mit Leuten, die wir haben das tausendmal hier versucht im Raum, mit Leuten von Ahbash, mit Leuten von diesen Sufi oder von Shia und so weiter, wir haben das versucht. Und die Brüder und Schwestern haben das erlebt. Wer das erlebt hat, tippt eine 5, bitte. Wer das erlebt hat, tippt eine 5. Eine Diskussion mit diesen Leuten. Ja, bitteschön, jetzt meine 4 Leute, jetzt nur, die haben das erlebt. Von oder 5 Leute, okay. 6, 7, 8, 9, okay. Ihr jetzt, die das erlebt habt, seid ihr dafür, dass ich mit diesen Leuten diskutiere? Seid ihr dafür, dass ich mit diesen Leuten diskutiere? Oder war die Sache immer so, dass diese Leute ihre Unwissenheit bestätigt haben und wir haben nur unsere Zeit verloren? Wir haben ihm gesagt, wollt ihr die Wahrheit, dann hört das. Und das ist auch das Gleiche mit dieser Islam-Info. Wer ist diese Person? Die hat keine Ahnung. Oder mit den anderen. Es gibt eine Seite, das heißt Da'wa Salafiyya. Aufpassen. Wir warnen ausdrücklich vor dieser Fitna-Seite, die keiner kennt, von wem diese Seite kommt. Wir wissen nicht, von wem diese Seite ist. Wir wissen nicht, wer diese Leute sind. Wir wissen nicht, wer diese Leute... Übrigens, diese Leute haben sich auch zu Gelehrten gemacht. Diese Leute haben sich zu Gelehrten gemacht, indem sie, wal'iyadu billah, Urteile über die anderen machen. Die haben von mir geschrieben, wisst ihr, was sie geschrieben haben? Wisst ihr, was sie geschrieben haben? Die haben geschrieben, Dreckskerl. Sagt man sowas? Ist das, von wem ist dieses Niveau, dass man die anderen Dreckskerl beschimpft? Ist das ein Niveau eines, der Talib Ilm ist oder der richtige Muslim ist, möge Allah uns bewahren? Dann schreiben sie, du bist Heuchler. Die schreiben, du bist Heuchler. Die sollen uns nur einen Beweis holen von Koran und Sunna, dass man so ein Muslim sagen kann. Ich sage La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah und ich folge den Beweisen. Ich sage La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah und ich kleinen Moment bitte. Bitte schmeiß diesen I love the Islam, schmeiß ihn raus und schick mir sein Nickname. Ja? Schick mir sein Nickname. Okay. Der kann dann weitermachen. Barakallahu fikum, diese Leute, die heißen Da'wa Salafiyya, die haben eine Seite, wir wissen nicht. Und die schreiben Heuchler. Welcher Gelehrte hat das gesagt? Welcher von Gelehrten hat das gesagt? Diese Leute, die sagen, wir folgen den Gelehrten, wir nehmen von den Gelehrten. Welcher Gelehrte hat gesagt, dass Abu al-Hussein Heuchler wäre? Dass Abu al-Hussein Dreckskerl wäre? Dass Abu al-Hussein Lügner wäre? Welcher Gelehrte? Keiner. Das heißt, wer hat das dann diese Fatwa gemacht? Wer gibt Urteil über anderen? Leute, die man nicht kennt, die unwissend sind und die behaupten, sie wären sozusagen Studentin des Wissens. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, barakallahu fikum, liebe Brüder, liebe Schwestern, sage ich nochmal: Aufpassen vor solchen Sachen. Und ich sage das immer, aber manche, la hawla wa la quwwata illa billah, verstehen das nicht. Ja? Manche verstehen das nicht. Und du siehst immer Leute, die diesen Leuten glauben. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Deshalb, ich meine, war das nur heute, weil wir diese 5 oder 10 Minuten gehabt haben. Deshalb, barakallahu fikum, ich beantworte keine Fragen mehr, weil wir jetzt den Raum zu Ende, weil wir den Raum zu schließen werden, inshallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ich wollte nur euch das sagen. Passt auf bitte und seid gewarnt. Passt auf und seid gewarnt vor diesen Räumen, die hier am Paltok sind, vor diesen vielen Räumen, wie dieser Info-Islam, Licht des Islam, 4 Rechtsschulen, ich weiß nicht was, der islamische Raum und so andere Räume. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Erstens. Zweitens, passt auf vor diesen Internetseiten und vor diesen Leuten, die unwissend sind, wal'iyadu billah, die Urteile rechts und links machen, ohne dass sie Wissen haben, ohne dass sie auch befugt sind, solche Urteile zu machen. Und dann bringen sie etwas Großes. Bis heute, seit 4 Jahren, haben diese Leute keinen einzigen Fehler geholt. In Aqida oder in Manhaj oder in Wissen. Bis heute, seit 4 Jahren nicht, oder seit 2, 3 Jahren, ich weiß nicht, wie viel genau, 2 Jahren oder 4 Jahren sind das, Allahu A'lam. Jetzt aber, bis heute haben sie gar nicht geholt. Nur, ja, sein Sheikh ist so. Sein Sheikh heißt so. Okay. Und wenn mein Sheikh auch so heißt. Und? Möge Allah subhanahu wa ta'ala so sagen. So, aufpassen, liebe Brüder und Schwestern. Und bald werden wir unser Seminar haben, übrigens in Leipzig, nicht vergessen. Unser Seminar wird entweder am 28. oder 5. 28. 6. oder 5. Juli sein. Und wir machen unseren Unterricht weiter. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Und ich habe gesagt, wir wollen nicht länger als um 12 machen. Wir wollen nicht länger als um 12 machen. Und wir haben jetzt 12 Uhr. Deshalb kommen wir zu Ende. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen, wenn ich Fehler gemacht habe. Dann möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen, das ist von mir und von Shaitan. Und wenn ich richtig oder Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallilahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Raum wird sofort geschlossen.